Am Sonntag, dem 14. Dezember, 17 Uhr, ist endlich der Kanzler anwesend. Außerdem Angela Merkel, Guido Westerwelle, Franz Müntefering. Alle erwarten eine große politische Verständigung, sagt der Vorsitzende Henning Scherf, der ja schon zu Beginn des Verfahrens darauf gedrängt hatte, vor Weihnachten fertig zu werden. Schröder legt auf den Tisch, was er der Opposition anbieten kann. Die Steuersenkungen will er zu 75% finanzieren, indem er staatliche Anteile an Flughäfen und an der Telekom verkauft. Darüber hätte er bis jetzt nicht offen reden können, da mit einer Reaktion der Märkte zu rechnen gewesen wäre. Was die Verwaltung der Arbeitslosen angeht, schlägt er einen Mittelweg vor. Die Verwaltung solle grundsätzlich bei der Bundesagentur für Arbeit liegen, aber Kommunen könnten die Verantwortung auf die lokale Ebene ziehen, wenn sie das wollten. Und dann setzt Schröder zu einem Statement an, das im Rückblick beschreibt, wie er durch sein letztes Jahr als Kanzler gegangen ist. Er opferte für den eigenen Machterhalt unter Druck selbst die Dinge, die er nie hatte opfern wollen.